Die Spritpreise sind so hoch wie selten. Diesel über 10 Cent teurer als 95-oktaniges Super. Selbstverständlich sind die Autofahrer sauer, darum hat man in Hamburg aus Protest ein Autokorso gegen die hohen Spritpreise geplant. Mehr muss man über die Deutschen eigentlich nicht wissen, oder? Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, spricht der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 83 und ich bin der Andi. Randnotiz vom Freitag. Das Land NRW finanziert ab April keine PCR-Pooltests in Kitas mehr und ab Ostern streicht man dann auch die Antigenschnelltests. Begründung? An dieser Stelle bitte eins der übrigen Mantras einfügen. Irgendwo stand weiter unten in der Meldung sinngemäß, dass Eltern mancherorts tagelang auf das individuelle Ergebnis des Kindes warten und sich selbst um die Betreuung kümmern mussten. Es sind aber auch unzumutbare, ja quasi unhaltbare Zustände, sich um die eigenen Kinder kümmern zu müssen. Wie konnte es die Menschheit eigentlich bis hierhin schaffen? Und wann hat das angefangen? Ergebnis der Internetsuche: 1840 wurde in Bad Blankenburg der erste Kindergarten der Welt gegründet. Genauer gesagt lehnte Herr Friedrich Fröbel damit mutmaßlich den Grundstein zur Entwicklung der neuzeitlich grassierenden Kümmerunfähigkeit der Eltern, sofern ich das korrekt einordne. In diesem Fall verbleiben ErzieherInnen als einzige Koryphäen auf dem Gebiet des Kinderkümmerns von Kindern fremder Eltern. Bei den eigenen tritt die Fähigkeit des Kümmernkönnens hinter die Elternschaft zurück, ein theoretischer, wenngleich noch nicht vollumfassend erforschter Ansatz, wie ich finde. Eigentlich wollte ich aber etwas ganz anderes erzählen. Ich gehe einer geregelten Arbeit nach und habe ArbeitskollegInnen. Ich wohne in einer Siedlung und habe Nachbarn. Niemand aus der Nachbarschaft arbeitet bei meinem Arbeitgeber. So oder so ähnlich fangen diese Logikrätsel an, in denen Aussagen ins Verhältnis gesetzt werden müssen, um herauszufinden, wer am Schluss grüne Socken trägt, im gelben Haus wohnt oder kein Auto hat. In der letzten Konserve sagte ich, wir bekämen neue Nachbarn aus der Ukraine. Eigentlich sollten sie am Montag eintreffen, doch nun ist Donnerstag und sie sind noch nicht da. Geschwätzig, wie ich nun mal bin, hatte ich das aber am Montag schon zwei Arbeitskolleginnen erzählt, die ich gut leiden kann. Eine stammt aus Kasachstan und eine aus Belarus. Sofort war Diskussion. Wie kann man denen helfen? Eine hat noch Kleiderklamotten, eine könnte. Ich weiß aber doch gar nicht, wer kommt, wie viele kommen und ob da überhaupt Kinder dabei sind. Aber falls man Übersetzung benötigt, hast du unsere Telefonnummern. Warum ich euch das erzähle? Man liest und hört ja immer wieder, dass hier Menschen mit unter anderem russischen oder belarussischen Wurzeln angefeindet oder verbal in Sippenhaft genommen werden, weil Russland die Ukraine überfällt. Ich sage überfällt, weil der Zustand noch anhält. Weshalb, ist eigentlich vollkommen egal, weil es nichts gibt, das das rechtfertigt. Es ist einer, nebst seines Dunstkreises, der das veranstaltet, mutmaßlich, weil er Großrussland-Fantasien nachhängt und nicht möchte, dass die Ukraine ihre Rohstoffvorkommen selbst vermarktet und Russland dadurch ein Stück vom Kuchen abgeben muss. Der überwiegende Teil der russischen Bevölkerung erliegt der Propaganda und findet es darum gut. So ist das eben, wenn man nur die Fakten kennt, die man kennen soll, um zu einem bestimmten Schluss zu gelangen. Dass ich alle Fakten kenne, streite ich ab. Dennoch bringen mich diese wenigen Fakten, die ich kenne, zu dem Schluss, dass dieser Krieg sofort beendet werden muss. Blöd nur, dass wir uns energietechnisch in eine Abhängigkeit von Russland gebracht haben, die derzeit dazu führt, dass aufgrund der Sanktionen die Energiepreise explodieren. Und das mögen die Deutschen ja gar nicht. Teuren Sprit. Die freie Fahrt für freie Bürger geht nämlich oft mit einem entsprechend hohen Verbrauchswert einher. Wie was? Nicht alle Deutschen? Klar, alle Deutschen. Weil daran sind, wie man hört und liest, ja auch die Russen schuld, womit sich der Kreis schließt. Die Russen. Also alle Russen? Nein, kann ja nicht sein, denn in Deutschland gendern wir ja. Also alle Russen, aber nicht die Russinnen. Aber es sind ja nicht alle entweder Männer oder Frauen. Was ist mit denen? Und Kindern? Können die generell schuld sein oder sollte man da eine Altersgrenze ziehen? Zumindest für Babys? Schwierig. So habe ich zuletzt bei irgendeinem Tweet gelesen, dass das Öl in Region X aus Libyen käme, woraufhin jemand sinngemäß meinte, dass ja nur norwegisches Öl akzeptabel sei, weil ja alle anderen Lieferanten nicht besser seien als die Russen. Meine Anmerkung, dass es ja aus eben erläuterten Gründen nicht die Russen seien, weil das alle implizierte, stellte sich nicht als besonders glücklich heraus, denn sofort kam die Gegenfrage, aus welchem Land ich denn gern mein Öl beziehen würde, weil es, Zitat, so hochgradig demokratisch und vorbildlich regiert wird. Also das Land, nicht das Öl. Den Antwort-Tweet habe ich mir gespart. Er hätte zu weit geführt und wahrscheinlich gutes Öl ins Feuer geschüttet. Öl, welches gerade teuer und knapp ist, nicht auszudenken. Einen längeren Tweet auf dem Handy einzutipseln, ist zudem auch recht unerfreulich, weil ich da immer so viel korrigieren muss. Dicke Leute, dicke Finger. Gemeint waren außerdem wohl auch nicht die Russen, sondern Russland im Allgemeinen. Und überhaupt ist es ja nicht nur einer, also der Despot, sondern auch Profiteure, Reiche, das höhere Militär und Geheimdienste. Hätte man ja schreiben können, anstatt die Russen. Ich sag's darum einfach hier und frei heraus. Mir ist es zunächst egal, woher das Öl kommt, das ich tanke. Mir ist auch egal, welche Staatsform in den jeweiligen Ländern herrscht, die uns das Öl verticken. Erfahrungsgemäß kommt ohnehin nicht jeder mit Demokratie klar. Manche Länder sind einfach nicht so weit. Wenn ein Land mit einer stabilen Diktatur klarkommt, den Rest der Welt in Ruhe lässt und friedlich Handel treibt, prima. Wenn die tonangebenden Kräfte eines Landes jedoch auf Krieg setzen, um ihre Ziele zu verwirklichen, ist's mir nicht mehr egal. Dann habe ich allerdings nur mit diesen Kräften ein Problem und nicht automatisch mit allen Menschen, die rein zufällig in diesem Land leben und unfreiwillig mit der jeweiligen Situation klarkommen müssen. Deshalb würde ich es im Gegenzug auch gern begrüßen, aus dem Ausland nicht unter die Nazis verallgemeinert zu werden, nur weil ich einen deutschen Perso habe und es in Deutschland noch welche gibt. Also Nazis. Leider versteht das nicht jeder. Vielleicht, weil ich mich unkonkret ausdrücke oder allgemein wegen Corona, denn laut diverser Studien frisst Corona Infizierten und Genesenen Teile des Hirns weg. Das könnte zwar vieles erklären, bedauerlicherweise aber nicht alles. Egal, ich werde es nicht ändern können, so what? Ich werde mich einfach bemühen, nicht zu viele Zellen einzubüßen, ähnlich wie ein alter Baum, der sich im Sturm darauf konzentriert, nicht so viele Blätter zu verlieren. Ein Vergleich übrigens, der mir seltsam bekannt vorkommt. Während ich darüber nachdenke, woher, spiele ich euch einfach einen Teilmitschnitt des letztsonntäglichen Schrittierens ein. Schneeglocken oder Merzendinger? Ah, okay. Ja, das sind jetzt ja andere. Jetzt unsere. Oh, ich liebe diesen Briefkasten. Geiler Sound. Ja, heute ist eine Woche später und ich habe das Mikrofon mit dem Puschel drauf. Es ist der, schauen wir mal, sechste. Sonntag, der 6. März. Schwadronieren beim Lavalieren, beim Schrittieren. Heute aber nicht im Brungast. War mir zu anstrengend. Zumal ich ja gestern, wie ich bereits twitterte. Boah, ist das ein lauter Vogel, ey, cool. Der kann was. Zumal ich gestern, wie ich bereits twitterte, nur 1254 Schritte tat. Guck mal, da schimmelt das Holz auch. Ja, so ist das. Da hast du erst die Generation Wiederaufbau. Dann hast du die Generation Schaffe, Schaffe, Häusle bauen. Dann hast du die Generation Lass es mal instand halten. Und dann kam die Generation Scheißegal. Ja, dann nehme ich mich auch nicht so raus. Ich tue ja auch eigentlich weniger, als ich müsste, aber naja, zumindest fällt die Hütte nicht zusammen. Habe ich jetzt wieder zumindest gesagt? Das kotzt mich an. Zumindest. Ich glaube aber, ich weiß jetzt, wo ich es her habe. Eine Arbeitskollegin sagt das immer. Wahrscheinlich habe ich mir das da abgehört. Unbewusst. Aber es fiel mir halt auf, just gestern, nein, vorgestern, gestern war Samstag, also wenn ich sehe, wie die hier alle durch den Ort brettern, scheint das ja mit dem Sprit noch nicht teuer genug zu sein. Heute war ich übrigens nicht ganz so dumm, sondern habe, wie ihr gerade hört, das Pushen. Habe ich das nicht eben schon erzählt? Habe ich bestimmt. Das Puschelmikrofon, sprich das altbekannte SmartLav mit Adapter am Zoom FN2. Das heißt, das, was ich letztes Mal nicht machen konnte, weil ich mich dumm angestellt hatte. Ja, heute bügle ich es aus. Ich habe gedacht, mach es mal zuerst dran, weil bei dem anderen Mikrofon kannst du ja nichts falsch machen. Entweder du hast es dabei oder nicht, aber da brauchst du keine Zwischenteile. Ja, warum ich gestern so wenig Schritte gemacht habe, hat eine einfache Erklärung. Wegen diesem Hahn. War ein Scherz. Nein. Warum ich gestern so wenig Schritte gemacht habe, hat einen einfachen Grund. Zuerst musste ich ja diese letzte Konserve aufnehmen. Oh, schon wieder Autos. Vielleicht sollte ich euch das einfach im Wald erzählen. Aber naja, so kann ich wenigstens hören, wie das Mikrofon das geregelt kriegt mit den Autos. Nee, der Sprit ist offenbar echt noch nicht teuer genug. Was hier abgeht, ey, das ist die wahre Pracht. So viel ist sonst um die Zeit nicht los. Unglaublich. Naja, was willst du machen? Wir haben ja hier jetzt voll Gegenwind. Mal sehen, was dieses Mikrofon dann mit dem Puschel macht. Also, die Ampel ist rot und es kommt trotzdem Autos. Oh, ein Bulli. Habt ihr das gehört? Ein Bulli. Ja, du bist so rauschig. Das ist so, ach, ich weiß auch nicht. Und wenn die Frau nicht rauscht, dann rauscht der Bach. Oder der Verkehr. Irgendwas rauscht ja immer. Nein, eben fuhr die Feuerwehr an mir vorbei. Wow. Und drinnen saßen viele Leute, Feuerwehrmänner und Frauen, mutmaßlich. Frauen konnte ich zwar nicht sehen, aber Männer. Und woran habe ich sie erkannt? An den Nasen, denn sie trugen ja alle eine Maske, nur die Nase hing raus. Warum ziehen sie dann überhaupt an in dem Fahrzeug? Ich verstehe es nicht. Ach so, Mundatmer, aha. Ja dann. Ach Gott. Im Haus gegenüber der Kirche. Hier liegt, also hier an dieser Kirche liegt ja sehr viel Müll. Man merkt schon, dass es hier zur Schule geht, ne? Also jetzt rauscht mal kein Auto, jetzt rauscht mein Atem, weil es bergauf geht. Ach nee. So, weswegen ich gestern nur die 1254 Schritte gemacht habe. Ich hatte Besseres zu tun, als zu schrittieren. Weil zuerst habe ich ja diesen... Ja, die letzte Podcast-Konserve aufgenommen. Einige von euch werden das jetzt nicht mehr hören. Und mutmaßlich, ja, ich weiß. Vielleicht seid ihr auch alle treu und keiner hat mehr abgeschworen, wie auch immer. Und dann habe ich noch ein wenig auf der Klaviatur rumgedrückt. Ist aber das MIDI-Keyboard und jetzt fängt die Glocke an, auch nicht schlecht. Und es wird ein düsteres Stück. Ja, ein sehr düsterer Track. Meiner Laune im Moment angemessen. Ja, was heißt meiner Laune im Moment angemessen? Es ist ja immer meine Laune. Mehr düster eben. So kennt man mich. So mag man mich. Oder außer Atem, so wie gleich. Ja. Da lachen ja die Raben. Passt aber auch. Edgar Allan Poe mäßig. Ja. Oder sind das Saatkrähen? Ich weiß gar nicht. Ich kenne mich daher überhaupt nicht aus so mit Vögeln. Der abgebrochene Baum ist immer noch abgebrochen und liegt immer noch in einem anderen Baum. Und das Wetter ist einfach nur herrlich. Es ist zwar ein bisschen diesig, also mit Weitblick ist heute nicht so viel, aber das entwickelt sich noch. Moin. Das war das Geläut der evangelischen Kirche in Lindlar. Möglicherweise hat es das Mikro aufgenommen. Schauen wir dann mal, was ist hier. Ja, das war ein Penünkel, also. Aber warum ist da ein Kabel drin? Ganz komisch. Ja, ich könnte für euch nochmal Fotos machen, aber das habe ich jetzt schon 30.000 Mal fotografiert. Das ist ja dann auch nichts Neues mehr. Wir gehen heute die übliche Strecke Vossbruch durch den Wald, aber oberhalb des Trimdichpfads vermutlich. Ich habe vor, die Holde im Wald schreien zu lassen. Also nicht, weil ich ihr was tue, sondern freiwillig auf Wunsch. Wenn sie es nicht macht, macht sie es nicht. Aber ich brauche den Sound noch wegen düster und so. Ihr erinnert euch. Die haben hier an der Barkasse neuen Schotter hingekippt neben der Straße. Da muss man jetzt aufpassen, wenn man hierher fährt und einer fährt vor einem und der fährt jetzt da rein, dann hat man sehr schnell die Scheibe kaputt. Gut zu wissen. Jetzt sind hier keine Leute, nur Vögel, Wetter, keine Autos. Ja, so könnte das bleiben, bis wir wieder zu Hause sind, aber ich befürchte, das funktioniert nicht. Vielleicht kommt jetzt der eine Feuerwehrhansel mit seinem Privatwagen hierher gebrettert, nah an uns vorbei, weil der Einsatz ja beendet ist. Aber die räumen noch ein und aus, also die mit der Nase aus dem Mäskchen. Ja, aber die haben tatsächlich abgesperrt, den Kutschberg nämlich. Wahrscheinlich wegen des Sturms bzw. der Sturmschäden. Und wie ich das jetzt hier über die Wiesen sehen kann, liegt da auch ein Bäumchen oder Äste auf der Straße. Der Kutschberg ist eine geteerte Straße, die unten vom Schloss Heiligenhofen Richtung Vossbruch hochführt und für motorisierten Verkehr gesperrt ist. Ah, ich höre gerade, die Holde sagt, da liegt nichts auf dem Weg, sondern nur daneben. Dann haben sie es vielleicht schon klein gesägt, aber haben noch Angst, dass... Aber haben noch Angst, dass möglicherweise was in den Ästen... Oder haben noch Angst, dass möglicherweise etwas... Mit 3.500 Autos. Sag mal, wo kommen die denn jetzt wieder her? Ist die Kirche zu Ende oder was? Oder haben Sorge, dass noch etwas in den Baumkronen hängt? und dann auf die darunter her spazierenden Spaziergänger hinunterfällt. Waldtypische Gefahren eben. Aber das ist halt ein offizieller Weg. Und bei offiziellen Wegen ist das so ein Problem. Da weiß ich natürlich nicht, ob das allgemeine Waldbetretungsrecht, was ja die waldtypischen Gefahren ausschließt, noch gilt. Bei offiziellen Wegen gilt nämlich die Verkehrssicherungspflicht und ja, ich denke mal, deswegen müssten sie da was machen. Wir sind jetzt hier an dieser Stelle, an der sonst Weihnachten immer die Krippe ist, und an dieser Stelle gibt es ja den Engel, einen Holzpfahl mit einem verzinkten Blech in Form von Flügeln aufgestellt, und ja, der hat jetzt einen Kragen bekommen, beziehungsweise eine Halskette in Form eines Autoreifens. Das Foto stelle ich euch ins Blog. Das ist ja herrlich. Hier mitten im Wald um einen Baum rum ganz viele Maiglöckchen. So ein bisschen wie die Krokusblüte in Husum, nur in weiß und nicht ganz so dicht und viel, viel kleiner. Ja, ich weiß, ich habe jetzt wieder Vergleiche, aber ihr kennt das ja von mir. Das sind diese Über- oder Untertreibungen, die ich gerne verwende. Das wird was geben. Wenn gleich die Holde schreit, kommt bestimmt dann sofort die Polizei herbeigeeilt. Überfallkommando, da tut einer was nach Frau. Tja, aber ich kann das nicht ändern. Ich kann ja nicht den Wald absperren. Nur weil ich eine Tonaufnahme brauche, ne? Außer jetzt rauschen. Ärmel rauschen. Was meinst du, ist der schwerhörig? Ah. Siehst du, dieses Vogelhäuschen, das stirbt so vor sich hin. Ja, das ist so der Verfall. Da war ja vorher dieses Vogelhäuschen, was eigentlich nie befüllt ist, was schön an den Baum geschraubt ist. Jetzt kann man auch mal richtig sehen, wie ungepflegt das ist. Denn mittlerweile nimmt das Wetter Einfluss und zerlegt das Teil. Und bald sind halt nur noch die Schrauben und der Halter am bzw. im Baum. Aber es steht ja Nabu drauf, man weiß ja, wer es ist. Wow. Da muss ich nochmal ein Foto machen. Sieht ja ein bisschen aus, als würden hier die ganzen Nabu-beschrifteten Vogelhäuschen demontiert. Nistkasten steht auf dem Boden. An dem Baum hängt noch einer, aber der sieht auch nicht mehr sehr stabil aus. Und die Futterstellen zerlegen sich selbst. Die Wichteltür. Ja, wenn dieser Nistkasten wenigstens eine Wichteltür hätte. Aber das ist ja nur ein Loch. Das ist vielleicht das Wichtelloch. Und Weihnachten ist ja auch vorbei. Ja, stimmt. Sind ja keine 10 Monate mehr. Und dann kommt das wahrscheinlich wieder total plötzlich. Aber Heiligabend fällt auf den Samstag. Da kann man noch ganz bequem einkaufen gehen. Denn man sollte ja auch nicht zu früh Geschenke kaufen. Bei der heutigen Zeit weiß man ja nie, ob der potenziell beschenkt zu werdende dann noch das Geschenk erlebt. So, da ist er wieder. Das kleine Stück Kryptonit. Der steile Anstieg bis zur Kuppe. Ich weiß auch nicht, ob ich das nächste Geschenk noch erlebe, wenn ich jetzt hier hochgehe. Mann, Mann, Mann. Was ist das da eigentlich? Habe ich ja noch nie gesehen. Ich müsste mal einen Abstecher machen, weil es ist ein Bombentrichter, ein ehemaliger. Interessante Stelle hier, gerade bei der Beleuchtung. Mache ich auch nochmal ein Foto, extra für euch. Hätte man früher im Cache dran versteckt. Mal gucken. hier unser typischer Kalksandstein, ob man da möglicherweise sogar noch ein paar Einschlüsse sieht. Ja, so direkt nicht. Und der zerlegt sich hier herrlich in Platten. Dass hier noch keiner einen Earthcache draus gemacht hat, ist ja auch so ein Ding. Sieht man hier richtig die verschiedenen Schichten. Ich werde die Fotos mal ins Blog stellen. Dann könnt ihr selber gucken. So, jetzt muss ich hier erst wieder rauf. Oh, ein alter dicker Mann klettert einen Steilhang rauf. Oh, oh, oh, oh. Und dann mal die Holde wiederfinden. Auch noch so ein Thema. Ja, interessante Ecke. Hier war ich, glaube ich, so noch nie. Da ist sie. Ich kann sie sehen. Und da ist ein Schild. Was macht das Schild da? Also ein Schild, auf dem steht Ameisenansiedlung. Waldameisen gehören zu den vom Aussterben bedrohten Arten. Sie sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz geschützt. Bitte helfen Sie, die Ansiedlung vor Beeinträchtigungen zu schützen. Der Gemeindedirektor. Das Schild ist an der Spitze eines verrotteten Holzgerüstes, was oder dessen Streben mit Kaninchendraht verbunden sind. Das Ganze ist natürlich komplett auseinandergefallen, liegt am Boden. Was bedeutet, da hat das Schild und der marode Rest die Ameisenansiedlung überlebt. Oder die haben gedacht, wir lassen uns nicht einsperren, scheiß Zaun. Da suchen wir uns ein hübscheres Eckchen. Ameisen sind nämlich gar nicht so blöde. Könnt ihr mal sehen. Ameisen interessieren auch keine Grenzen. Ameisen machen, was sie wollen. Und das ist gut so. Ne? Sie nickt mit dem Kopf. Zustimmend rauschen. Ah, zustimmend rauschen. Ja, das ist... Genau. Manche Leute erinnern sich vielleicht noch so früher an SWF 3, jetzt SWR 3. Wo war, das der Schniepenpol? Der mit dem Ölkännchen oder noch ein anderer? Und er erzählte dann auch immer irgendwas und sagte dann, Agathe nickt mit dem Kopf. Ne? So. Ich habe zwar keine Agathe, aber ich könnte jetzt sagen, die Holde rauscht mit den Ärmeln. Das ist quasi auch Zustimmung. Das üben wir jetzt mal. Die Holde rauscht mit den Ärmeln. Ach, geil, oder? Leute, ich kann euch sagen. Ja, dieses Nischenprodukt ist ja immer für eine Überraschung gut. Ach, Wortspiel. 5 € in die Wortspielkasse. Na, was soll's. Also immer, wenn wir hier oben hergehen, ist ja hier ein Flugzeug, ne? Hört ihr? Wir sind jetzt oben auf der Kuppe. Und jedes Mal, wenn wir in diesem Wald sind, ist hier Flugzeug. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie teuer der Sprit wird für Autofahrer. Und man möchte ja da dem Despoten den Geldhahn zudrehen. Ne? Ihr erinnert euch, was ist denn hier los? Wieso liegt denn hier jetzt auch noch so ein Scheiß mitten auf dem Weg? Ach, Kinders, jetzt muss ich ja schon wieder ein Foto machen. Selbstverständlich muss ich das nicht, aber mache ich. Nur für euch, damit ihr im Blog auch was sehen könnt. Genau, Ansichten einer Ortschaft. Dann gehen wir hier schon mal den vorgefertigten Weg. Durchs Stroh. Der Weg der toten Halme. Wo war ich eigentlich? Ach so. Ich war beim Flugzeug. Und beim teuren Sprit. Und dass man ja dem Despoten den Geldhahn zudrehen möchte. Hier sind Krokanten. Wie in Husum. Schöne Grüße an dieser Stelle. Aber hier liegt ja. Einiges. Ha. Und es hat auf die marode Hütte auch noch einen Baum gelegt. Das mache ich... Das dokumentiere ich euch auch gleich, aber da muss ich doch glatt nochmal ein Fötchen machen. Wow. Zack. Die Holde möchte auch geknipst werden, wahrscheinlich vor dem Teller. Die Holde hatte Schnupfen, bums, fiel der Baum um. Ja, ja. Zustimmendes Rauschen mit den Ärmeln. Ah, so muss das sein. Man könnte auch sagen, die Holde rauscht mit den Ärmeln und bums, fiel der Baum um. Und hier noch einer. Und da ist recht einer. Und die fielen alle in die gleiche Richtung. Insofern wissen wir, woher der Wind kam. Von vor uns. Und da kommt jetzt auch ein Mensch spazieren. Und der redet mit sich selbst. Ähnlich wie ich. Ist der Hammer. Der macht bestimmt auch Podcast. Moin. Moin. Ja. Wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Ding genau auf der maroden Hütte landet? Mädels, ich sage es euch. Relativ groß. Darum ist das ja so. Da ist mir noch fast das Handy runtergefallen. Meine Zeit, das ist hier sehr gefährlich. Sehr gefährlich, sage ich euch. Ja, hier liegt alles irgendwie so wild in der Gegend. Windbruchfotos, ganze Menge Windbruchfotos. Wo war ich denn jetzt eben? Eigentlich wollte ich euch ja was vom Geldhahn erzählen und da fange ich gleich nochmal wieder an. Bei diesen ganzen Sachen, die hier passieren und die ich hier da kommen ja noch mehr Leute her, das ist ja der Hammer. Ist es natürlich so ein Problem, euch das alles so zu erzählen, aber und immer wieder zu unterbrechen, auch doof. Aber was soll ich sagen? In dem Ding ist der Dachfirst ein wenig gesplittert. Da hat der Baum ordentlich raufgezimmert. Ja, wie groß ist die Chance, dass man hier oben noch drei weitere Personen trifft? Ich sag's euch, relativ groß. Weil ist ja auch gerade kein Flugzeug mehr. Was wollte ich euch erzählen, außer dass die Holde rauscht? Ja, das ist jetzt... Du musst ein wenig entrauschen, Schatz. Bitte, danke. Ja, ich wollte euch was erzählen, nämlich wegen dem Flugzeug und dem... Das ist wieder mein persönlicher Rand. Das Autobenzin wird teurer, ja. Der Diesel auch, ja. Und man möchte jetzt dem Despoten im Osten den Geldhahn zudrehen, was er übrigens ja, wie er schreibt, als Kriegserklärung wertet. Ich meine, wenn er das schon, also wenn er Sanktionen schon als Kriegserklärung wertet, dann würde es ja auch nichts mehr machen, wenn wir eine Diplomatenfahrt in die Ukraine machen und uns einfach mal passiv dahinstellen. Egal, ich habe davon keine Ahnung und wie ich neulich schon mal sagte, nur würde sagen, pass mal auf, wenn du keine Ahnung hast, halt doch einfach mal die Fresse. Mache ich aber nicht. Worauf ich eigentlich raus möchte ist, wir haben hier Preise, was das Fliegen angeht, jenseits von Gut und Böse. Aber Kerosin wird nicht viel teurer. Was? Und es ist ja immer noch nicht zu teuer, wenn man technische Probleme hat, 80 Kubikmeter, sprich 80.000 Liter Kerosin über dem Pfälzer Wald abzulassen, weil man ja sonst damit nur aufgrund des hohen Gewichtes, wie ich las, schwer landen kann. Was soll ich da sagen? Also einerseits können wir mit dem Zeug so rumasen und andererseits, ne, weil jeder Hansel ja irgendwie in Urlaub fliegen muss oder auf Geschäftsreise oder sonst irgendwohin. Aber das Geld muss man sich natürlich wieder beim kleinen Steuerzahler reinholen. Das heißt, so eine ganze Fluglinie wird mit Steuergeldern vor der Insolvenz gerettet. Aber wer kann es bezahlen? Ja, ja. Weil wir müssen ja immer noch so viele Flugzeuge haben, weil Fliegen ist ja so total voll wichtig. Ich weiß es nicht. Müssen tatsächlich alle Güter immer am nächsten Tag hier in Deutschland sein? Müssen tatsächlich alle Sachen aus China oder weiß der Geier woher, Amerika, ist ja vollkommen wurscht. Muss wirklich tatsächlich die Bestellung bei Amazon am nächsten Tag hier sein, weil sie nicht per Container kommen kann? Ich weiß es nicht. Aber dann heulen sie alle rum, jo, Sprit wird teurer. Ja, ist so. Nächste Pulk, Leute, ich fass es nicht. Lass uns mal hier ausweichen irgendwie. Wer weiß, wo die hinwollen. Ja. Moin. Moin. Muss irgendwo ein Nest sein, guck. Mhm. Moin. So, jetzt kommt keiner mehr von der Gruppe. Gut, danke. Von der Gruppe, genau. Von der nächsten. Ja, hier ist ein Betrieb. Ich könnte jetzt sagen, die ganzen Autos, die eben an der Straße waren, das waren die, die jetzt runter in den Park gefahren sind, um sich da zum Spazierengehen zu treffen. Man weiß es nicht. Die kamen mir jetzt auch vom Sehen her nicht sehr bekannt vor. Nee, so viele hatten wir hier auf diesem Weg noch nie. Ja, muss also wirklich alles am nächsten Tag per Flieger hier sein oder geht das auch einfach ein bisschen langsamer? Und nur die wichtigen Sachen eben per Flieger. Ja, ich habe da Fragen. Nur was ich halt zu wissen glaube, ist, dass die Kleinen und Ärmeren die Suppe auslöffeln müssen. Und so eine Fluglinie, die wird halt gerettet und bezahlt. So sieht's aus. Der Specht. Da. Man kann ihn nicht sehen, aber man kann ihn hören. Ich habe jetzt neulich in einem Podcast gehört, wahrscheinlich hört ihr ja diesen Podcast auch, aber ich sage es einfach nochmal, war das methodisch inkorrekt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es halt im Podcast gehört, Spechte. Oder habe ich das gelesen? Vielleicht hat das auch irgendeiner vertwittert. Ich weiß ja nie, wo so eine Information herkommt, so genau. Aber es war, glaube ich, schon also eine glaubwürdige Quelle, sagen wir es mal so. Was in dem Fall jetzt vielleicht auch nicht so den großen Unterschied machen würde. Also Spechte, die tackern da ja richtig mit, ich glaube, 25 Stundenkilometern oder was, ihren Schnabel in einer recht hohen Frequenz da in den Baum rein, um da Löcher zu machen oder sich Nahrung zu suchen oder was auch immer. Und jetzt macht man sich natürlich Gedanken und denkt, naja, wenn ich jetzt mit meinem Kopf mit 25 vor einen Baum knalle, dann werde ich furchtbar Kopfschmerzen haben. Warum hat der Specht das nicht? Also zum einen sagte man da oder schrieb man da, habe er einen Stiernacken, also der hat richtig Muskulatur, um das machen zu können. Und der Oberknaller, er hat ein furchtbar kleines Gehirn. Und das kleine Gehirn hat so wenig Masse, dass da also keine großen G-Kräfte drauf wirken. Das macht dem nichts. Das heißt also, wenn die Menschheit viel kleinere Gehirne hätte, würde es überhaupt nichts machen, wenn die mit dem Kopf dauernd vor die Wand laufen, weil dann wäre das alles gar nicht so schlimm. Und so wären die alle nur noch bekloppter, wenn das passiert. Muss man sich nur umgucken. Alle bekloppt. Jetzt war Karneval, jetzt steigen die Zahlen. Oh Wunder, wer hätte es gedacht? Ein Anstieg der Inzidenzen nach Karneval, oh, konnte man ja kaum glauben. War ja zu erwarten. Und wie ich das jetzt so, ja, und wie ich, ja, wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis. Aber das funktioniert ja auch nicht. Und der neueste Trend im Moment, alle fahren zum Skifahren. Das ist natürlich auch der Knaller, ne? Also zum Skifahren, da machen wir uns gar keine Gedanken. Weil beim Skifahren und beim Après-Ski ist ja noch nie was passiert, was irgendwie mit Corona zu tun hat. Und dann kommt der Herr Lauterbach und erzählt einen von der drohenden Sommerwelle, während irgendeiner von der FDP sagt, nein, wir können ja jetzt hier nicht weiter irgendwelche Maßnahmen aufrechterhalten, wenn alles so ist, wie es ist. Und dann kommen noch andere, die sagen, ja, der Lauterbach, der fantasiert ja total. Und jetzt werden wir mal gucken. Was meint ihr? Sommergrippe? Ja, nein, vielleicht. 50-50, 30-70? Würde mich ja mal interessieren. Soll ich euch ernsthaft was sagen? Ist mir scheißegal. Ich werde brav weiter meine Maske tragen, solange mir das keiner verbietet. Und wenn mir jemand das Masketragen verbietet, dann gehe ich da eben nicht mehr hin. Fertig ist. Und was die anderen machen, ist mir vollkommen Wumpe. Und wenn sich dann einer was holt und ja, darüber die Grätsche macht, kann ich es nicht ändern. Selber schuld. Ich bin das so leid. Und nein, ich traue dem auch gar nicht nach, jetzt ohne Maske alles machen zu dürfen und bababa. Die Welt hat sich halt verändert. Traurig ist so. Und die Öffis sind mir Wumpe, da fahre ich nicht mit. Ich bin das einfach nur leid. Ja, alle heulen hier rum wegen Freiheitsberaubung. Guckt mal über die Grenze, dann habt ihr Freiheitsberaubung. Alle heulen rum wegen Freiheitsberaubung. Ja, seid ihr doch selber schuld. Ihr habt's alles weiter rausgezogen mit eurer Deppertheit. Da müsst ihr halt so weitermachen. Und mit ihr meine ich jetzt nicht zwangsläufig meine Hörerschaft. Mit ihr meine ich die ganzen Leute, die es halt so gemacht haben. Nur das kann ich jetzt auch sehr, sehr schwer differenzieren, weil ich weiß nicht, wer so tickt oder wer anders tickt. Und ja, es ist mir auch egal. Nur wo es mir nicht egal ist, da ist eben da, wo ich Einfluss habe. Und auf meinem Grund und Boden lege ich die Regeln fest. Und in meinem Auto lege ich die Regeln fest. Und in meinem Büro lege ich die Regeln fest. Ganz einfach. Da kommt keiner ohne diese Maske rein, der da nichts zu suchen hat und der nicht zum engsten Familienkreis gehört, und damit Ende. Ich bin jetzt in einem Alter, da kann ich wunderlich werden, starrsinnig werden, mich ja eh schon, und ganz komisch, ja. So ist das nun mal. Und es wird vielleicht auch Zeit. Und jetzt gehen wir da runter. Das haben wir jetzt verpasst. Dein Schreien haben wir verpasst, aber das können wir jetzt auch vergessen, weil das können wir hier nicht im Park machen. Ja, so ist es. Moin. Weidenkätzchen. Weidenkätzchen, die auf. Ja, wenn du die mitnimmst, dann wird. Das ist genauso wie mit dem Geocache. Wenn du die jetzt mitnehmen würdest, dann würden sie alle sagen, du hättest die abgeschnitten, wenn sie dich erwischen. Das ist nun leider so. Und dann weiß mal nach, dass du es nicht hast. Und dann sehen wieder andere, dass du die dabei hast. Und dann denken die, oh, das ist total legal, Weidenkätzchen mitzunehmen. Und die schneiden die dann wirklich ab und nehmen nicht die, die hier auf dem Boden liegen. Tja. Angriff der Kampfgänse. Die fliegen hier in Formation. Ich glaube, da haben die sich das bei Top Gun auch abgeguckt. Einer fliegt vorne und ein bisschen weiter hinten der Wingman. Oder die Wingwomen. Nee, Woman heißt das, ne? Ich kann auch nicht mal Englisch. Ja, genau. Das ist es. Wahrscheinlich hieß deswegen auch hier der vom Tom Cruise, der Mitflieger Goose. Ja, endlich, nach 3 Trillionen Jahren habe ich den Film verstanden. Warum der Typ Goose hieß. Ja, aber der war gar nicht sein Wingman. Der saß ja hinter ihm, hinter dem Maverick. Ganz komisch. Und nun weiß ich auch wieder nicht. Na, ich meine, wenn ich das schon nicht verstanden habe, vielleicht haben die das bei dem Film ja auch nicht verstanden. Oder das ist einfach nur so ein kleiner Gag. Was weiß ich schon. Ich bin ja kein Regisseur. Und ich glaube, das ist auch gut so. Sonst würden meine Filme die ganze Zeit bei Schläferz kommen. Ein Einschussloch in der Lampe. Von außen nach innen. Dem Einschuss nach zu urteilen. Wird immer interessanter hier im Park. War das die kaputte Brücke? Aha. Ja, stimmt. Das war die, wo man dieses Loch mittendrin war, ne? Wo eine von den Balken fehlte. Naja. Jetzt haben sie ja schon Fenster drin. Kann ich ja mal ein Foto machen. Wie ich in diversen Episoden schon erzählte, wird ja Schloss Heiligenhofen eine Reha-Klinik zur psychischen Gesundung oder so, weiß ich, wie sich das genau schimpft, tut auch nichts zur Sache. Und ich hatte auch schon diverse Fotos eingestellt vom Bettenhaus. Ich denke, ja, eigentlich sieht es ja mehr aus wie so ein Parkhaus. Aber jetzt haben sie Scheiben reingebaut und die ganze Folie drumherum ist weg. Und da mache ich euch jetzt noch mal eben ein Foto. Denn jetzt mit den Glasscheiben sieht es halt nicht mehr unbedingt wie ein Parkhaus aus. Aber schön ist es auch nicht. Ja, früher konnte man von hier das Schloss sehen. Das tut man jetzt nicht mehr. Schade, aber nicht zu ändern. War vom Parkhaus eigentlich immer, nicht vom Parkhaus, vom Park aus immer ein sehr schöner Anblick. Auch vorne mit den Wachgebäuden. Und ich könnte natürlich gucken, ob ich irgendwie, können wir mal hierher gehen, ne? Ich könnte natürlich gucken, ob wir oder ob ich noch alte Fotos habe. Die kann ich dann auch mal einstellen. So zum Vergleich. Das ist Merzenbecher. Ein Schneeglöckchen. Aha. Das sind Merzenbecher. Ach, die mit, ach so, die sind also nicht mit drei Blättern, sondern mit mehr Blättern und haben dann auch noch gelbe Punkte drauf? Ja, die gelben Punkte sind hier noch nicht so, aber... Aha. Aber die sind von der Form her runder. Ja, und haben diese gelben Punkte. Aber es geht um die Form als solches. Die sind offen, weißt du, da sind so, und die sind runder geschlossen. Schön. Und mit dieser Bombensensation endet diese Aufnahme. Abschließend für diese Konserve möchte ich kurz das Thema Musik ansprechen. Ich habe mich bei meinem letzten Stück gefragt, wo man das musikalisch einordnen könnte. Entspricht das irgendeinem Stil, falls ja welchem? Ist das überhaupt Musik? Was ist Musik? Fragen über Fragen. Für Antworten stellen wir uns mal ganz dumm und gucken in die Wikipedia. Und da steht, Zitat, Musik ist eine Kunstgattung, deren Werke aus organisierten Schallereignissen bestehen, deren Sinn und Zweck das Hervorrufen einer ästhetischen Empfindung ist. Zu ihrer Erzeugung wird akustisches Material wie Töne, Klänge und Geräusche innerhalb des für Menschen hörbaren Bereichs geordnet. Zitat Ende. Aha, organisierte Schallereignisse. So. Ästhetische Empfindung. Geordnetes Akustikmaterial. Naja, das trifft weitgehend zu. Also handelt es sich um Musik. Wenn man dann weiterliest und tiefer einsteigt, kommt man auf elektronische Musik, deren Entwicklung und Stilrichtungen. Leute, ich hatte ja keine Ahnung. Nichts, was sich übrigens geändert hätte. Wer bitte blickt denn da noch durch? Klar, ist das eine rhetorische Frage. Irgendeiner muss es ja, sonst gäbe es den Wiki-Artikel nicht, aber ich blicke das nicht. In meiner absoluten Unwissenheit unter Berücksichtigung des Unverständnisses der entsprechenden Wiki-Beiträge könnte ich nun mutmaßen, dass es sich beim nachfolgenden Stück um elektronische Musik der Musikrichtung Industrial mit Post- bzw. Desindustrial-Einschlägen und Dark-Ambient-Elementen handeln könnte. Aber das als Antwort, falls mich jemand früge. Und was machst du so? Musik. Oh cool, Schlager? Nee, mehr so Dark Ambient angehauchter Death Post Industrial. Tja, krude Vorstellung und gut, dass ich eine Holde habe. Dennoch, falls jemand Ahnung davon haben sollte, wäre es überaus Töfte, wollte ich immer schon mal sagen, Töfte, mir eine musikstilistisch korrekte Einordnung zukommen zu lassen. Dann weiß ich zukünftig vielleicht, wovon ich rede, denn Ab und an ersetze ich die jeweiligen Outros meiner Konserven durch eigenwillig synthetische Musik aus meiner Elektronik. Meist, weil ich nicht so viel zu sagen hatte und so die Länge der Konserve aufblähen kann. Möglicherweise gefallen Teilen meiner Hörerschaft die Tonsequenzen sogar besser als mein Gesabbel. Da kann ich allerdings nur mutmaßen, denn Informationen dazu kommen spärlich. Was? Ich fische nach Komplimenten? Naja, wenn man schon am Teich steht, kann man auch die Angel auswerfen. Vielleicht beißt ja einer an. Falls nicht, hat man es immerhin versucht. Wie auch immer, das heutige Tonensemble gehört zum Zyklus Dark und ist derzeit mein dunkelstes Stück. Wer hätte es gedacht? Die Idee hätte mir beim täglichen Doomscrollen der Twitter-Zeitlinie gekommen sein können, wenn ich denn tatsächlich Doomscrollte, doch so lang ist die Zeitlinie nun auch nicht. Nein, oftmals drehe ich nur an Reglern synthetischer Klangerzeuger herum und plötzlich ist da ein Sound. Der ist quasi die Rose. Dazu fehlt mir nur noch etwas Dekoration, Schleierkraut zum Beispiel und etwas anderes Grün und fertig ist das Blumengeschenk oder eben das Stück, das ich nach einigem Hin und Her in diesem Fall Stellung 65 nannte. Der Name erschien mir passend, wenngleich auch weit weg von der Schönheit eines dekorierten Rosengeschenks. Das soll er auch nicht sein, denn da ist nichts mit locker, flockig, Dancefloor. Deshalb könnte meine instrumentale Interpretation des Zeitgeschehens auch auf manche Menschen verstörend wirken. Durch die Verwendung von Stereo-Kopfhörern klingt es nicht nur am ehesten so, wie es klingen soll, sondern hört's auch niemand, der es nicht hören soll. Und mit diesem Hinweis endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 83 vom 12.03.22. Könnte auch der 11. sein. Aber dann wäre dieser Freitag heute. Naja. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente, Haikutter oder via Twitter @radiokd entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi. We'll be right back.